Im Studio für Sie ist Ryan Dykes und das sind unsere Schlagzeilen. CDU und FDP fordern Personalvereinbarung, Polizei Nienburg warnt vor falschen Gewinnversprechen und VC Damen reisen personalgeschwächt nach Sehnten. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Jährlich bis zu 20.000 Euro stehen zukünftig für entstehende Ertragsausfälle durch Gänsefraß zur Verfügung. Eine entsprechende Vereinbarung haben jetzt Vertreter der Bau- und Rohstoffindustrie, der Landwirtschaftskammer und der Kreisverwaltung unterzeichnet. Sie betrifft die im Wesertal zwischen Stolzenau und Landesbergen gelegenen Flächen und ist bis 2023 gültig. Die bestehende Vereinbarung musste nach 8 Jahren auf neue Füße gestellt werden, da das zur Umsetzung erforderliche Jahresbudget nicht mehr aus Zinserträgen erwirtschaftet werden konnte. Der Nienburger Stadtrat hat nun den Haushalt 2016 beschlossen. Dieser ist ausgeglichen, vermehrt also nicht, lindert aber auch nicht die Schulden der Stadt. Diese belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Um im Personalkostenplan klare Strukturen zu bekommen, fordert die CDU-FDP-Gruppe eine Personalvereinbarung zwischen Bürgermeister und Rat. Dazu FDP-Kreischef Heiner Werner. Also wir sind seit Jahren dabei im Gespräch, dass wir sagen, wir wollen dem Bürgermeister auch eine gewisse Flexibilität geben. Wir haben gesagt, wir sind ja bereit, und das ist die CDU-FDP-Gruppe, zu sagen, der Stand, ein Summix wird festgeschrieben und dann 2,5 bis 2% im Prinzip jährlich obendrauf. Es geht nicht an, dass wir seit mehreren Jahren immer jedes Jahr 1-2 Millionen Personalausgaben obendrauf haben. Ich glaube, das wäre eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit, wenn wir sagen, das ist der Deckel für die Personalkosten und die freie Entscheidung dann bei ihm. Die Polizei Nienburg warnt vor falschen Gewinnversprechen. Ein 86-jähriger Rehburger bekam in der Post einen Gewinn im Wert von 25.000 Euro versprochen. Auf der Rückseite des Gewinnschreibens stand die Aufforderung, die Pauschalverwaltungskosten von 30 Euro zu begleichen. Der Empfänger handelte richtig und informierte die Polizei. Bei solchen Fällen handelt es sich um einen Trickversuch, der besagte Gewinn existiert nicht. Polizeisprecherin Gabriela Mielke hält fest, wer an keiner Lotterie teilgenommen hat, kann auch nichts gewinnen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen des VC Nienburg spielen am Samstag auswärts in Senden. Der dortige ASV hat zuletzt mehrere Wochen die dritte Liga angeführt und ist momentan Tabellenzweiter. Nienburg kämpft um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Die Nienburgerinnen um Trainer Thomas Platner gehen aller Voraussicht nach stark personalgeschwächt in diese Begegnung. Ja, momentan müssen wir wieder auf uns schauen. Wir haben wieder mehrere Ausfälle gehabt. Somit haben wir gestern gar nicht mehr trainiert, weil wir einfach nur 4, 5 fitte Leute hatten. Somit müssen wir uns auf uns schauen und gucken, mit welcher Mannschaft wir dort auftreten können, um entsprechend für Senden eine Möglichkeit zu bieten, dass wir da sauber mithalten können. Beginn der Partie ist Samstag um 19 Uhr in Senden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.